Erst seit 1992 führt die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität nicht mehr als Krankheit auf ihrer sogenannten ICD-Liste, der International Classification of Diseases. Aber auch das ist immerhin schon über ein Vierteljahrhundert her. Dennoch gibt es immer noch Organisationen, oft fundamentalistisch religiöse Gruppen, die Schwule und Lesben umerziehen, einer sogenannten Conversion Therapy unterwerfen wollen. Menschen wie Matthew Shurker. So the claim is that there is no such thing as homosexuality. Sie behaupten, es gäbe so etwas wie Homosexualität oder LGBTQ nicht. Ein Trauma in der Kindheit sei der Grund für einen psychologischen Zustand, der Menschen dazu bringe, einen sogenannten schwulen Lifestyle zu führen. Ich denke an Männer. Ich weiß nicht wieso. Und es tut mir auch leid. Dein Vater hat dich nächsten Monat für ein Programm angemeldet. Jared, ehrlich, ich weiß, dass du ein vollkommen normaler, gesunder Teenager bist. Jetzt tun sie etwas für dich. Die Verfilmung des autobiografischen Buches Boy Erased, zu Deutsch Der verlorene Sohn, mit Lucas Hedges und Nicole Kidman über genau diese Konversionstherapien hat deren brutale psychischen Folgen bis hin zum Selbstmord deutlich gemacht. Erfahrungen, die auch der New Yorker Matthew Shurker bereits als 16-Jähriger durchleben musste, auf Geheiß seines Vaters, wie er dem New Yorker öffentlichen Sender 13 erzählt. Ich war früher ein 1er-Schüler, dann aber verschlechterten sich die Noten. Damals konnte mein Schuldirektor nichts machen, heute könnte er Kindesmissbrauch anzeigen. Ich litt unter Depressionen, habe 2 Jahre lang über Selbstmord nachgedacht. All das wirkt sich bis heute noch aus. Schätzungen zufolge hat bereits fast eine 750.000 Menschen in den USA diese vermeintliche Therapie durchlaufen, zu der die deutsche Bundesärztekammer nur knapp mitteilt: Homosexualität ist keine Erkrankung und bedarf keiner Heilung. So sieht es jetzt auch der US-Bundesstaat New York und hat per Gesetz Conversion Therapy verboten. Es fehlt nur noch die Unterschrift von Gouverneur Cuomo, an der aber niemand zweifelt. Schließlich hat der bereits vor 2 Jahren in einem ersten Schritt Krankenversicherungen und psychologischen Einrichtungen untersagt, die Umerziehung zu finanzieren oder durchzuführen. Heute weisen wir voll und ganz die absurde Idee zurück, schwul zu sein sei eine psychiatrische Krankheit und müsse behandelt werden. Wir haben Konversionstherapie im Staat New York beendet und darauf bin ich stolz. Seit den Zwischenwahlen beherrschen die Demokraten den Senat des Bundesstaates New York. Mit dem Verbot der Konversionstherapie haben die Politiker auch ein Gesetz verabschiedet, das Diskriminierung wegen einer wie auch immer wahrgenommenen Geschlechtsidentität verbietet. Das werde viele Leben verbessern, sagt Senator Brett Hallman. Wir haben all diese Menschen auf einer einsamen Insel zurückgelassen und gesagt, eines Tages werden wir euch schon abholen. 17 Jahre hat das gedauert. Ihnen allen sei gesagt, dieser Schimmer am Horizont ist keine Illusion. Behandlungsopfer Matthew Shurker twitterte anschließend, er sei überwältigt. Konversionstherapie sei immer eine Form des Kindesmissbrauchs gewesen. Dabei wisse man doch, jedes Baby sei perfekt. Nun erkenne auch das Gesetz das an.